Gottes, gnadenloser Bass-Spezialist. Und diese Gruppe nennt sich der Bass-Clan. Ausnahmezustand. Ich schrei es laut, so dass es jeder weiß, dass diese Gruppe der Bass-Clan heißt. Reckless programmiert den Elektro-Sound für die echten Atzen und alle Frauen. Mein Name ist Long, Mr. Long. Die Fanzen rasten aus, wenn sie seinen Schwanz bekommen. Mein Name ist Kühni, Gynäkologe. Er ist ein Junkie, Bass ist eine Droge. Aus der ganzen Welt ist der Elektro-Swap. Verbreitet sich wie Pest ohne Stopp. Mit Gewalt und ohne Geld wendet sich in dein Herz. Lob und Schwein dein Leben, damit es jeder erfährt. Ein tiefer Bass, ein analoges Haus. Verschließ dein Fenster und bleib im Haus. Denn bist du infiziert, gibt es kein Zurück. Der Elektro-Swap macht dich verrückt. Der Bass kann rocken.